Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 5, Dresden, 10. September 1794. Auch mir ist unsere Zusammenkunft sehr wohltätig gewesen, und ich fühle immer mehr, wie gut es wäre, wenn wir uns öfter sehen könnten. Du musst den Druck der hiesigen Atmosphäre in den ersten Momenten an mir gemerkt haben, aber wie lange ist es auch, dass ich einen solchen Genuss entbehren musste? Es ist mir eine schreckliche Warnung gewesen, wehe mir, wenn ich jemals so sehr erschlaffen sollte, dass mich deine Gegenwart drückte. An die Musik habe ich schon gedacht und sammle jetzt an Materialien. Deine Ideen über Schriftstellereinfluss haben sehr bei mir angesprochen. Ich habe mich selbst auch mit diesem Stoff beschäftigt und könnte vielleicht bald Hand anlegen. Dass du und Goethe euch einander genähert habt, macht mir wahre Freude. Meyer erzählt mir von einem Briefe Goethes, der deines Lobes voll ist. Er habe lange nicht solchen geistigen Genuss gehabt als bei dir in Jena. Lass mich ja von eurem Briefwechsel so viel als möglich erfahren. Für die Anthologie danken wir dir herzlich. Es ist ein eigener Genuss, jetzt diese Produkte wiederzulesen. Die Fortsetzung deines Aufsatzes über das Erhabene hat mich weit mehr befriedigt als der Anfang. Einzelne Stellen würde ich deinen besten Arbeiten an die Seite setzen. Hier erkenne ich, wie in unseren letzten Gesprächen, die alte Kraft wieder. Überhaupt war mir es ein Beweis deiner besseren Gesundheit, dass du eine solche Unterhaltung ohne anscheinende Erschöpfung anderthalb Tage fortsetzen konntest. Eben erhalte ich deinen zweiten Brief mit der Rezension. Ein tüchtiges Produkt. Schade, dass manche Idee an dieser Stelle steht, doch du wirst ihnen schon einen besseren Platz anweisen. Über dein Misstrauen gegen dich selbst im poetischen Fache getraue ich mir heute noch nicht, dir zu antworten. Ich muss erst über die Ursache deiner Unzufriedenheit mit deinen zeitherigen Produkten heller sehen. Deine Forderungen sind gewaltig gestiegen. Dir missfällt das Subjektive in deinen Arbeiten. Du strebst nach Darstellung des reinen Objekts, aber die Fortschritte von Manier zum Stil kannst du doch selbst in deinen letzten Arbeiten bemerken, zum Beispiel in mehreren Stellen der Götter Griechenlands und der Künstler. Wenn dir deine dramatischen Produkte nicht gefallen, so fragt sich's, ob du nicht selbst durch Streben nach philosophischem Gehalt eine nordische Sünde, deine Fantasie störtest, ob du nicht reiner empfangen würdest, wenn du mit mehr Wollust und weniger Anstrengung arbeitetest? Wie, wenn du nicht absichtlich dich mit dem Wallenstein beschäftigtest, sondern es dem Zufall überließest, ob dir die Fantasie von selbst genug dichterischen Stoff zuführte? Wäre so viel vorhanden, dass du Freude daran haben könntest, so würde die Liebe zum Objekt schon die Ausführung bewirken. Genug für heute. Nächstens mehr. K.